Also Leute, hier ist der Sir Kane. Ich sehe hier jetzt schon zum 5000. Mal, dass ihr denkt, dass ich kein Türke bin. Ich meine, es wird mir nicht viel bringen, wenn ich hier jetzt einfach ins Netz auf Türkisch rumlaber, ohne dass ihr mich versteht. Aber nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ben size isterseniz Türkçe konuşurum, Polanca konuşurum, İtalyanca konuşurum. Nasıl olursa olsun. Biz burada MC Holmes'la Sir Kane'le beraber internet on air partisi yapıyoruz ve sizin amınıza koyuyoruz. Hadi, how rein, sicker land, how rim bim. Valla Döner hat recht, Jungs. Ohne Scheiß, ich schwöre auf Doppelbibel, dass er recht hat. So. So.